Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 8. Kapitel, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Gott segne dieses Wort. Der Heilige Geist in dir. In diesem Bibelvers lernen wir viel mehr von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist nicht ein Gespenst, das ist nicht irgendwie etwas Geisterhaftes oder was Mystisches oder irgendwie sowas. Nein, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreifaltigkeit, also Gottes Geist in dir. Und wir, wenn wir Christus folgen, als reuige Sünder, dass wir Christus folgen, haben den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist bietet uns, wie wir hier lesen, die Gewissheit, die absolute Gewissheit, dass wenn wir sterben, wie Christus ja auch starb und dann wieder auferstanden ist, auferweckt wurde durch den Heiligen Geist, dass wir, als die wir an Christus glauben, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, hier auch diese Garantie haben. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn nirgendwo anders haben wir die Auferstehung Christus. Und durch die Auferstehung Christus haben wir eben diese Garantie, dass eben der Heilige Geist unseren Körper, sterblichen Körper, auch wieder lebendig machen wird. Das ist super, das ist ein unglaubliches Versprechen. Aber, wie wir zum Schluss lesen, der in euch lebt, also der Heilige Geist lebt jetzt schon in uns. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Das können wir nicht, wir können nichts anderes tun, als einfach Gott danken. Und wenn wir in der Bibel weiter über den Heiligen Geist lesen, bleibt uns nichts anderes übrig, als unserem Herrn Jesus Christus zu danken, was er für uns am Kreuz getan hat, gestorben ist für uns an unserer Stelle sozusagen. Er hat also Sünde, Tod, Teufel, alles am Kreuz ein für alle Mal besiegt. Und das ist etwas, was wir nicht auf die leichte Schulter nehmen wollen, sondern wir wollen uns Christus unterordnen und durch den Heiligen Geist uns leiten lassen. Also die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und er hilft uns auch. Also griechisch der Parakletos, also der Paraklet, der unser Helfer, wirklich eine echte Person, die dritte Person der Dreifaltigkeit ist. Und wir haben einfach keine andere Bezeichnung, als dass wir sagen können, Heiliger Geist. Und ich würde euch ermutigen, unbedingt mehr über ihn zu lesen. Geht ins Johannesevangelium, 3. Kapitel, und da die Verse 16 bis 21 nochmal durchlesen. Was es also bedeutet, erstmal zu Christus zu kommen und warum das unabdingbar ist, zu Christus zu kommen. Kein anderer Weg führt ins ewige Leben. Und das müsst ihr erstmal verstehen. Also das oder euch nochmal wieder in Erinnerung rufen. Das ist absolut wichtig. Also drittes Kapitel, Johannesevangelium 3, Vers 16 bis 21. Und dann im Johannesevangelium ins 14., 15. und 16. Kapitel gehen. Johannes 14, 15 und 16. Kapitel. Da beschreibt uns unser Jesus Christus alles über den Heiligen Geist, dass er ihn schicken wird. Sagt er uns sogar, bevor er gekreuzigt wird, stirbt und aufersteht. Also unglaublich. Das lest das durch und da beschreibt er alles, wer der Heilige Geist ist, was seine Aufgabe ist und warum er ihn schickt. Also das lest das mal ganz genau durch in der Bibel und das wird euch helfen, den Heiligen Geist in euch nicht nur zu empfangen, sondern auch mit ihm, ihn in und durch euch wirken zu lassen. Und das ist das Allerwichtigste. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für das Geschenk des Heiligen Geistes, die dritte Person der Dreifaltigkeit. dass du ihn uns geschenkt hast. Er lebt in jedem, in allen Christen und in unseren Herzen, und er leitet uns, schützt uns und hilft uns auf unserem Lebensweg und in allen Lebenssituationen. Wir danken dir für dieses Geschenk, dass du ihn uns zu uns geschickt hast, lieber Jesus. Und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.